zusammen. Noch ist der EU-Gipfel im Gange, noch feilschen die Regierungschefs um das Abschlussdokument und auch um den Sitz 11 neuer EU-Einrichtungen. So bewerben sich mit Helsinki und Parma, Barcelona und Lille allein 4 Städte um die neue Lebensmittelbehörde. Köln würde gern das Amt für Luftfahrtsicherheit beherbergen. Andere bewerben sich um den Sitz der Europäischen Polizeiakademie oder des Amtes für Meeressicherheit. Das wichtigste Vorhaben des Gipfels von Laeken aber ist geschafft. Der 75-jährige Valéry Giscard d'Estaing wird Präsident jenes neuen Reformkonvents, der Vorschläge ausarbeiten soll für eine durchschaubarere, effizientere, demokratischere und bürgernähere Union. Die Staats- und Regierungschefs haben heute den ehemaligen Staatspräsidenten Frankreichs, Miterfinder des Euro-Vorläufers ECU und Mitinitiator der Direktwahl des Europaparlaments, einstimmig berufen. Bundeskanzler Schröder hatte sich von Anfang an festgelegt. Ich habe, nachdem Frankreich den Vorschlag machte, deutlich gemacht, dass Deutschland den französischen Vorschlag nicht nur formal, sondern auch innerlich überzeugt unterstützt. Und es hat dann keine weitere Kandidatur gegeben. Entscheidungsbefugt im Konvent sind 66 Personen, 15 Vertreter der Regierungen, 30 Abgeordnete nationaler Parlamente, 16 Europaabgeordnete, 2 EU-Kommissare und neben dem Präsidenten Giscard d'Estaing 2 Vizepräsidenten, die zugleich Mitglieder des 12-köpfigen Konventspräsidiums sein werden und heute ebenfalls vom EU-Gipfel berufen wurden. Es handelt sich um die Ex-Regierungschefs Italiens Giuliano Amato und Belgiens Jean-Luc Dehaene. Das sind nun wirklich engagierte Europäer, die auch ein ganz bestimmten, nämlich sehr integrativen Ansatz vertreten, sodass wir überhaupt gar keinen Grund hatten, uns da irgendwo zu verweigern. Ganz im Gegenteil, wenn Sie sich die 3 Leute anschauen und sich vergegenwärtigen, was deren bisherige grundsätzlichen politischen Positionen sind, die sie sich auch beibehalten werden, dann hat Deutschland den wenigsten Grund, mit dieser Spitze unzufrieden zu sein. Allerdings dürften die Schlachten über mehr oder weniger Integration noch geschlagen werden innerhalb des Konvents. Soll der Präsident der Europäischen Kommission künftig direkt von den Bürgern gewählt werden? Braucht Europa eine Verfassung? Wer macht was in der EU? Dies sind nur einige jener Fragen, auf die der Konvent Antworten ausarbeiten soll. In ihrer Grundsatzerklärung von Laeken zur Zukunft der Europäischen Union legen die Staats- und Regierungschefs freimütig und klar den Finger auf die offenen Wunden. Europa müsse sich regenerieren. Es komme auf bessere Antworten an, nicht darauf, dass sich ein europäischer Superstaat heranbilde, der sich mit allem und jedem befasse. Reformvorschläge soll der Konvent im Jahr 2003 den Regierungschefs als Abschlussdokument auf den Tisch legen. Also das, was ich mir vorstellen könnte, wenn Sie so wollen, benutzen wir den Begriff doch ruhig mal, jetzt ist ja beschlossen, also ein Verfassungsentwurf, der den Namen verdient, das wäre für mich das ideale Ergebnis, aber... So vermutete Bundeskanzler Schröder weiter, es dürfte eher nicht zu einer solchen einheitlichen Verfassungsempfehlung kommen, sondern stattdessen zur Auflistung alternativer Optionen für eine EU-Reform. Im kommenden März wird der Konvent seine Arbeit aufnehmen, die er autonom organisieren kann. An den öffentlichen Tagungen werden neben den 66 ordentlichen Mitgliedern auch 39 Vertreter der 13 Beitrittskandidaten als Beobachter teilnehmen. Zu keiner Einigung kam es offenbar im Streit mit Griechenland. Premier Tsimitis hält das Konsultationsrecht, das die EU der Türkei vor dem Einsatz ihrer schnellen Eingreiftruppe einräumen will, für zu weitgehend. Er blockiert deshalb mit seinem Veto unterschriftsreife Abkommen zwischen NATO und EU, die der EU-Truppe das Recht einräumen, NATO-Einrichtungen zu nutzen. Dessen ungeachtet wird der Gipfel die erste Phase des Aufbaus der Truppe für beendet erklären und die vorläufige Einsatzbereitschaft für kleinere Operationen feststellen. Was es möglich machen wird, beispielsweise die an der Friedensmission in Bosnien beteiligten US-Truppen demnächst durch... Und ist er überhaupt dort, wo er vermutet wird? Vielleicht findet die Jagd nach dem Top-Terroristen Osama Bin Laden in den Bunkern der afghanischen Bergfestung Tora Bora ihr Ende. Vielleicht wird sie aber auch in anderen Ländern fortgesetzt werden. Dafür, dass sich der saudische Terrorist in den Berghöhlen aufhalten könnte, spricht der verbissene Widerstand der dort verbliebenen Al-Qaida-Kämpfer. Der Grund dafür könnte allerdings auch sein, dass sie als Gefangene der Nordallianz nicht unbedingt eine Behandlung nach den Haager Konventionen zu erwarten hätten. Trotzdem haben sich die ersten von ihnen heute ergeben. Unser Korrespondent Thomas Reinke berichtet. Noch immer gibt es heftige Explosionen über den Bergen von Tora Bora, dem zerklüfteten Gebirgszug im Osten Afghanistans. Aber die Einschläge sind seltener geworden. Ein Zeichen dafür, dass die US-Luftwaffe ihre Flächenbombardements eingeschränkt hat. Mit diesen Bombardierungen hatte sie in den letzten Tagen bis heute Morgen versucht, die Kämpfer der Al-Qaida-Organisation zu zermürben. Nun sind die Milizen der afghanischen Ostallianz und US-Sonderkommandos offenbar so weit vorgedrungen, dass durch die Bomben auch eigene Truppen gefährdet werden könnten. Die Verteidiger haben sich in zwei Täler mit ausgedehnten Höhlen und Tunnelsystemen zurückgezogen. Das sei ihre letzte Zuflucht, sagt General Tommy Frank, der Oberkommandierende der US-Streitkräfte in Afghanistan. In the south we see Pakistani forces on these Im Süden sind pakistanische Kräfte. Sie bewachen alle Täler und damit wird eine Flucht nach Pakistan unmöglich. In der nördlichen Region sind Kommandeure der Ostallianz, die sich nach Süden bewegen. Das wirkt dann wie ein Hammer und ein Amboss. Auch heute gibt es wieder viele Spekulationen und Gerüchte darüber, wo sich Osama bin Laden versteckt hält, der Führer der Al-Qaida. Er ist nach wie vor das Hauptziel der Militäraktion. Die US-Militärs scheinen fest daran zu glauben, dass er sich in den Bergen von Tora Bora aufhält. Darauf deutet der hartnäckige Widerstand der Verteidiger hin, die sich ihrer aussichtslosen Lage eigentlich bewusst sein müssten. So wird heute von einer Gruppe von mehr als 30 Söldnern aus Tschetschenien berichtet, die bis zum Tode gekämpft hätten. Außerdem sei Bin Laden von Afghanen gesehen worden und man habe Hinweise aus dem Funkverkehr. Trotzdem seien noch Schlupflöcher offen. Die Führer der Milizen vor Ort glauben, dass die Kämpfer von Al-Qaida in diesem Gebiet eingekreist sind. Das heißt aber nicht, dass der Ring völlig geschlossen ist und niemand entkommen kann. Denn es handelt sich um wirklich schwieriges Gelände im Gebirge. Aber man geht dort davon aus, dass die Al-Qaida-Kämpfer eigentlich festsitzen. Die Angreifer gehen offenbar langsam vor und setzen darauf, dass den Verteidigern in den Schluchten, Höhlen und Tunneln von Tora Bora Munition, Wasser und Nahrung ausgehen. Dabei werden sie von tieffliegenden Kampfflugzeugen und Helikoptern unterstützt. Ganze Waldstücke stehen nach den vielen Einschlägen der Bomben und Raketen in Flammen. Die 50 Gefangenen aus der Nacht sollen in das neue Lager gebracht werden, das US Marines zurzeit am Flughafen von Kandahar im Süden Afghanistans errichten. Es soll eine Kapazität für ungefähr 300 Personen erhalten. Alle Gefangenen werden, soweit dies möglich ist, sehr genau auf ihre Identität überprüft. Damit soll sichergestellt werden, dass sich nicht hochrangige Führer oder gar Bin Laden selbst unter die einfachen Kämpfer mischen und das Kriegsgebiet verlassen können. Thomas Reinke aus Afghanistan. In den Gebieten der Palästinenser erledigt die israelische Armee dieser Tage, was Premierminister Ariel Sharon eigentlich vom Palästinenserführer Yasser Arafat erwartet hatte. Sie nimmt mutmaßliche Terroristen fest. Die Polizeiaktion gleicht mittlerweile einem regelrechten Einmarsch. Gleichzeitig zerstört sie auch die Infrastruktur der Autonomiebehörde und beraubt Arafat immer mehr seiner Handlungsmöglichkeiten. Wer aber soll auf palästinensischer Seite mit Israel verhandeln, wenn nicht Arafat? Die USA haben zudem ihren Nahost-Sondergesandten Anthony Zinni heute vorzeitig nach Washington zurückbeordert. So ist in diesen Tagen mehr als unklar, wie eine Rückkehr von der Gewalt zur Politik im Nahen Osten gelingen kann. Über die Ereignisse dort informiert Carsten Kühntop. Der Militäreinsatz im Ort Beit Hanun im Norden des Gazastreifens ähnelt den Aktionen, die die israelische Armee bereits gestern in mehreren Dörfern im Westjordanland durchführte. Sie sind Teil der neuen groß angelegten Operation des Militärs, mit der Israel gegen mutmaßliche Gewalttäter vorgeht. In den Morgenstunden besetzten israelische Truppen große Teile von Beit Hanun. Panzer und Bulldozer rückten ein und bezogen Stellung an strategisch wichtigen Plätzen. Die Armee verhängte eine Ausgangssperre über den Ort. Soldaten führten Razzien durch und nahmen 5 Palästinenser fest. In anderen Berichten ist von 10 Festnahmen die Rede. Während der Aktion gab es Schusswechsel. Bewaffnete Palästinenser stellten sich den einrückenden Truppen entgegen. Über Stunden gab es einzelne Schießereien, bei denen 4 Palästinenser ums Leben kamen und 70 verletzt wurden. Israelische Bulldozer zerstörten mehrere Häuser. Augenzeugen berichteten, Panzer seien auch auf das Gelände einer Mädchenschule gerollt. Im Hof hätten Soldaten Zelte aufgeschlagen, die israelische Flagge wehe auf dem Schulgebäude. Die israelische Armee erklärte zu ihrem Einmarsch in Beit Hanun, der Ort sei eine Hochburg der radikal-islamischen Hamas. Von dort seien viele Übergriffe auf benachbarte jüdische Siedlungen ausgegangen, sowie Angriffe mit Mörsergranaten. Auch im Süden des Gazastreifens rückten israelische Truppen vor. Beim Siedlungsgebiet Gush Katif erschossen Soldaten einen Palästinenser, der versucht haben soll, in die Siedlung einzudringen. Eine Armeesprecherin sagte, der Mann sei erwischt worden, als er dabei gewesen sei, den Zaun durchzuschneiden. Eine Patrouille habe befürchtet, es mit einem Selbstmordattentäter zu tun zu haben und habe den Mann getötet. Gestern Abend hatten israelische F-16-Kampfflugzeuge erneut ein Gebäude der palästinensischen Sicherheitskräfte in Gaza-Stadt angegriffen. Sie warfen eine oder zwei Bomben ab und beschossen das Gebäude auch mit Raketen. Mehrere Menschen in der Umgebung erlitten einen Schock oder Verletzungen. Der US-Unterhändler Zinni hat seine Vermittlungsmission offenbar beendet. Zinni traf gestern in Amman mit dem jordanischen König zusammen. Nächste Station war Kairo. Medienberichten zufolge wird Zinni danach nach Washington fliegen, um Außenminister Powell Bericht zu erstatten. Ob er dann wieder in den Nahen Osten zurückkehrt, vielleicht nach Weihnachten, ist zweifelhaft. Zinni hatte sich knapp 3 Wochen lang um eine tragfähige Waffenruhe bemüht. US-Präsident George W. Bush machte unterdessen noch einmal klar, wer seiner Meinung nach die Hauptschuld an der gegenwärtigen Lage habe, nämlich Palästinenserführer Yasser Arafat. Bush sagte, Zinnis Mission sei durch das Zögern Arafats bei der Verhaftung von, so wörtlich, Mördern und Leuten, die den Friedensprozess aus den Gleisen heben wollen, schwieriger geworden. Aus Israel war das Carsten Kühntop. Deutschlandfunk, Blick in die Wochenpresse. Redakteur am Mikrofon, Henning von Löwies. Das Jahr 2001, so viel ist sicher, wird nicht als Jahr des Friedens in die Geschichte eingehen. Auch diese Woche war eine Woche geprägt von Krieg und Terror in Afghanistan und in Palästina. Sie tragen Sprengstoff am Gürtel. Sie wollen töten. Palästinensische Jugendliche opfern ihr Leben für den Kampf gegen Israel. Dafür werden sie im Gazastreifen als Helden gefeiert und von ihren Eltern verehrt. Bruno Scherrer in der Zeit über die Schüler des Terrors. Im Hinterhof eines Hauses in Rafah, dem Flüchtlingslager im Süden des Gazastreifens, sitzen 7 junge Männer beisammen. Ein Haus weiter beginnt ein endloses Trümmerfeld. 3 Tage zuvor waren es noch knapp 20 Häuser, bevor israelische Panzer am frühen Morgen die Gebäude plattgewalzt haben. Einfach so, behauptet einer aus der Runde und zeigt auf einen Panzer wenige Meter entfernt. Die 7 Studenten sprechen gelassen über ihren Befreiungskampf. Die Juden haben Panzer, Flugzeuge, Atomwaffen. Wir haben nichts. Das Einzige, was wir haben, sind unsere Märtyrer. Wir, die Märtyrer, sind unsere Atombomben. Wenn sie lachen, dann lachen sie wütend auf, reden durcheinander. Und jeder für sich ruft die Namen und das Alter palästinensischer Opfer. Ganz Palästina ist wie eine Moschee, klar und rein. Durch die Juden ist es beschmutzt worden. Wann wird dieser Konflikt beendet sein? Dann, wenn das letzte Stück Land von den Juden befreit ist. Dafür kämpfen wir, das müssen wir. Wir können nicht anders. Der Koran schreibt mir zwingend vor, dass ich als Muslim mein Recht niemals einem Ungläubigen überlassen darf. Wie wollt ihr diesen Kampf gewinnen? Mit der Gelassenheit dessen, den nichts erschüttern kann, antwortet einer: Wir lieben den Tod so sehr, wie die Juden das Leben lieben. Aber ihr tötet Unschuldige, Frauen und Kinder. Die eben noch offenen Gesichter werden verschlossen. Einer sagt nur: Die Juden töten unsere Kinder, wir töten ihre. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Der Kampf um Palästina eskaliert. Die fatale Logik der Extremisten. Yossi Alfa im Rheinischen Merkur zur Politik Sharons. Im Umgang mit dem Palästinenserproblem beschränkt sich Ariel Sharon im Wesentlichen auf den Einsatz von Zwang. Er möchte die palästinensische Führung dazu zwingen, die israelischen Sicherheitsforderungen bedingungslos zu akzeptieren. Anschließend soll sie seine politischen Forderungen erfüllen, also den territorialen Status quo anerkennen. Sharons Strategie hat kaum eine Chance, den Krieg zu gewinnen oder den Frieden zu erreichen. 9 Monate nach seinem Amtsantritt hat die Gewalt nicht abgenommen und es gibt auch keinerlei Anzeichen dafür, dass der Sturz Arafats das Blutvergießen beenden würde. Die größere Wahrscheinlichkeit spricht sogar dafür, dass die Hamas, das Chaos oder beides an Arafats Stelle treten würde und nicht eine Koalition kooperativer Kriegsfürsten, wie Sharon sie sich erhofft. Sharon ist mit seinen Versuchen, pro-israelische arabische Führer an die Macht zu bringen, 1981 im Westjordanland und 1982-83 im Libanon desaströs gescheitert. Heute erleben wir erneut, dass er ein höchst gefährliches Spiel treibt. Darin verbindet sich die für einen Haudegen typische Überschätzung territorialer Stellungen mit dem Irrglauben, die Dominosteine würden schon genau so fallen, wie er sich das wünscht. In Israel hat man offensichtlich die Bereitschaft junger Palästinenser unterschätzt, für Palästina zu sterben. Lebende Bomben. Bruno Scherrer in der Zeit. 72% der palästinensischen Jugendlichen sind inzwischen selber zu Selbstmordattentaten bereit. So viele wie noch nie. Seit Beginn der zweiten Intifada vor 15 Monaten werden Selbstmordattentäter geradezu glorifiziert, ihre Anschläge von immer mehr Menschen gutgeheißen. Das ergab die jüngste Meinungsumfrage des Jerusalem Medium and Communication Center. Als Ziel, zu dem die Intifada führen soll, nennen 40,3% der Befragten die Errichtung eines palästinensischen Staates in den von Israel besetzten Gebieten Westjordanland und Gazastreifen, einschließlich einer Lösung der Jerusalem-Frage. 48,6% der Palästinenser aber erhoffen sich mehr, die Befreiung ganz Palästinas, mit anderen Worten, die Beseitigung Israels. Missliebige Regime zu beseitigen, ist Staatspolitik und Kriegsziel der Supermacht USA. Afghanistan soll nur der Anfang sein. Hardliner in den USA wollen auch gegen den Irak losschlagen. Der deutsche UNO-Diplomat Hans von Sponeck fordert dagegen, mit Saddam Hussein zu verhandeln. Sponeck in der Wochenzeitung Die Woche. Die Drahtzieher der Anschläge auf das World Trade Center müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Doch viele US-Politiker und ein Teil der Medien stempeln den Irak zu Unrecht zum Unterstützer des Terrors. Es fehlen Beweise. Weder von den Anschlägen auf die US-Botschaften in Nairobi und Dar es Salaam, noch von den Attacken auf das World Trade Center 1993 und 2001 lässt sich eine Spur bis in den Irak verfolgen. Auch über die militärische Bedrohung, die von dem Regime Saddam Husseins ausgehen könnte, gibt es nur Spekulationen. Beweise, dass der Irak Bio-, Chemie- oder gar Atomwaffen entwickelt, sind die USA bisher schuldig geblieben. Sicher sind sich Geheimdienste aber darin, dass er keine Trägersysteme mehr für solches Kriegsgerät besitzt. Doch dies zuzugeben wäre der Sargnagel für die selbstgerechte US-Politik im Irak. Wenn Washington einräumte, dass dieses Land keine Gefahr mehr darstellt, könnten die USA ihre Truppen im persisch-arabischen Golf nicht mehr rechtfertigen. Amerika hat den Krieg gegen Afghanistan gewonnen. Doch wurde auch der Frieden errungen? Ein halber Frieden. Theo Sommer in der Zeit? Es sieht aus wie ein strahlender Sieg, aber gewonnen ist noch nichts. Es beginnt die Phase 2 des Antiterrorkampfes. Was freilich heißt dies, Phase 2? Für den amerikanischen Präsidenten bedeutet es in erster Linie, nun auch jene Länder ins Visier zu nehmen, die Bin Laden oder im Falle seines Todes dessen Gefolgsleuten Unterschlupf gewähren könnten. Somalia, Sudan und der Jemen werden hier immer wieder genannt. Zugleich ist die Versuchung groß in Washington, in einem Aufwasch auch gleich den irakischen Diktator Saddam Hussein zu stürzen. Afghanistan aber? Dort will George W. Bush ungestört den Feldzug zu Ende führen und den Rest den Verbündeten und den Vereinten Nationen überlassen. Amerika führt Krieg bis zum Sieg, den Frieden sollen die anderen schaffen. Auf diesen Nenner ließe sich die Bush-Doktrin bringen. Zu bomben ist eben einfacher als aufzubauen. Auch Deutschland kann, darf, muss Flagge zeigen am Hindukusch. Dabei gäbe es in Deutschland, weiß Gott, viel zu tun für die Regierenden. Stichwort PISA. PISA und Afghanistan. Hans-Ulrich Jörges in der Woche. Der Kanzler schweigt. Und seine Gattin auch. Das heißt, die Eheleute Schröder, Berlin, sind natürlich nicht völlig verstummt. Beide sprechen und zeigen sich gerne. Gerhard Schröder zum Beispiel hat jüngst viel über deutsche Friedenstruppen für Afghanistan geredet. Und auf einer Betriebsversammlung der Lufthansa widmete er sich der leicht zu unterschätzenden Frage der Bürgschaftsgebühren für den Versicherungsschutz von Flugzeugen. Doris Schröder-Köpf wiederum versteigert Knusperhäuschen für Afghanistan, worüber wir uns nicht lustig machen wollen, denn der Erlös kommt den Kindern im fernen Krieg zugute. Allein für die Kinder im hiesigen Bildungsdesaster, grell beleuchtet durch den internationalen PISA-Schulvergleich, fanden beide kein einziges öffentliches Wort. Krieg zum Vergleich ist en vogue. Siegreiche Kriegsherren hinterlassen einen starken Eindruck und Geld für Krieg rechtfertigt sich von ganz alleine. Die deutsche Bildungskatastrophe hingegen möchte sich niemand an den Hals binden. Auch wenn es nun wirklich an der Zeit wäre, mit der Faust auf den Tisch zu hauen und die Kultusminister aus dem Trott zu scheuchen. Denn die Bildungsmisere ist in Wahrheit die fortdauernde Misere einer ganzen Gesellschaft, offenbart ihre Unfähigkeit zu sozialer Integration und Modernisierung, das Scheitern von Jahrzehnten auch sozialdemokratischer Bildungspolitik und nebenbei die Hohlheit der rot-grünen Koalitionsvereinbarung, in der von geistigem Aufbruch und der Ideenfabrik Deutschland fantasiert wird. Bei den Berliner Verhandlungen über eine Ampelkoalition kam die SPD daher gleich mal auf die Idee, 1500 Lehrerstellen in jener Fabrik zu streichen. Übrigens, auch der supersanfte grüne Reformmotor der Koalition war zu Pisa nicht zu hören, wohl aber zu Afghanistan. Zu jenen, die vom Ende der Taliban-Herrschaft profitieren, gehören nicht zuletzt die Frauen. Doch auch sie werden von der Kriegspropaganda instrumentalisiert. Roger Willemsen in der Woche über die Frauen von Afghanistan. US-Militärs sprechen vom Krieg auch für sie. Doch greifen sie deshalb nicht auch Algerien oder Saudi-Arabien an. Immer wieder zeigen sie das Bild einer Frau in der Burka, die im Stadion exekutiert wird. Doch die Opfer der eigenen Angriffe zeigen sie nicht, halten ihre Zahlen verschleiert. Und die Chefs von CNN nennen es pervers, sich zu sehr auf die Opfer und Härtefälle in Afghanistan zu konzentrieren. Vielmehr forderten sie ein pro-amerikanisches Siegel am Ende der Nachrichten und sah es auch nur das Bild der brennenden Türme, dessen Wallungswert den der toten afghanischen Zivilisten allemal übertreffe. Man fragt also auch auf journalistischer Seite nicht zuerst nach der Wahrheit der Bilder, sondern nach ihrem Effekt. Deshalb haben die Frauen ausgedient. Echte Propaganda hat immer zwei Gegner, den Feind und den toten Zivilisten. Für die einen ist er ein Terrorist, für die anderen längst ein Märtyrer. Auch in der arabischen Welt sind die Meinungen geteilt über den Mann, den die USA tot oder lebendig ergreifen wollen, Osama bin Laden. Mutig wie Che Guevara. Der ägyptische Religionswissenschaftler Abdel Wahab el-Messiri in der Weltwoche. Wenn bin Laden einmal am Ende ist, bedeutet das nicht auch das Aus für seine Bewegung. Denn die Probleme sind mit seinem Verschwinden ja nicht gelöst. Wir werden mit unserem Widerstand fortfahren. Organisationen wie die Hamas oder die Hezbollah werden von den Vereinigten Staaten als Terrororganisationen bezeichnet. Für uns aber sind sie mutige Freiheitsbewegungen. Bin Laden wird also unter uns bleiben und als Held und Märtyrer weiterleben. Das Volk spricht nicht auf politische Programme an, sondern auf Persönlichkeiten. In den 60er Jahren waren das Che Guevara oder Nasser. Heute ist es Bin Laden. Er verkörpert für uns die Aspiration, gegen das ganze Imperium des Westens aufzustehen.